Kapitel 12. Ich will Spaß. Ich will Spaß. Dem Anfänger geistern viele Möglichkeiten im Kopf herum. Beim Experten sind es nur wenige. Shunryu Suzuki, japanischer Zen-Mönch, Autor, Lehrer, auch liebevoll krumme Gurke genannt. Ich weiß, dass es heißt, die Jugend würde an die jungen Leute verschwendet. Doch ich glaube, dass die späten Teenagerjahre und die Jahre Anfang 20, zumindest in mancherlei Hinsicht, eine besondere Zeit sind. Abgesehen von unangenehmen Begleiterscheinungen wie Existenzängsten, lächerlichen Liebesdramen und blamablen Auftritten, wenn die Polizei uns zu Hause abliefert, sind wir noch wie kleine Kinder. Wir sind in der Lage, etwas einfach nur so zu tun, verfügen aber auch über die brandneue erwachsene Fähigkeit, große Dinge geschehen zu lassen. Außerdem schlägt hier zu Buche, dass wir in diesem Alter noch nicht von 1000 Fehlschlägen zermürbt und überzeugt davon sind, dass der Tod etwas sei, das nur anderen Menschen widerfährt. Ich selbst bin jedenfalls mit einem idiotischen, aber wunderbaren Desinteresse an Was-wäre-wenns durchs Leben gestürmt. Zugegeben, ich habe ein paar gefährliche Sachen gemacht, die zur Folge hatten, dass ich heute noch nur bei Licht einschlafen kann, wenn ich daran denke. Ich hing in zwielichtigen Vierteln der Stadt herum, zusammen mit noch zwielichtigeren Gestalten. Ich bin als blinder Passagier in Zügen mitgefahren. Ich habe einmal so viel LSD auf einen Schlag genommen, dass es ausgereicht hätte, um ein ganzes Dorf stundenlang auf seine Hände starren zu lassen. Ich bin ohne Wasser und ohne Karte, dafür aber mit einer Feldflasche voller Gin Tonic in die Wüste gewandert. Ich wollte Spaß. Und der Gedanke an die Konsequenzen folgte, wenn überhaupt, irgendwann danach. Doch genau so stürzte ich mich zu der Zeit auch in meine kreativen Vorhaben. Unbedarft und voller unbekümmerter Selbstvergessenheit. Das führte zu spektakulären Resultaten. Deshalb finde ich es seltsam, wenn ich Leute sagen höre, hätte ich damals schon gewusst, was ich heute weiß, bin ich mir nicht sicher, ob ich dies oder das getan hätte. Na, zum Glück wussten sie das damals noch nicht, bei der lahmen Einstellung. Sonst säßen sie heute neben einem Haufen leerer Bierdosen und würden herumjammern, dass sie es verpasst haben, ihre Träume auszuleben. Das Problem ist, dass viele Leute, wenn sie älter und weiser werden, ihr selbstbestimmtes Leben gegen eine erwachsenere Version eintauschen. Die rangiert dann in einer Spannbreite zwischen ganz okay und unfassbar ätzend. Man gelangt zu der Überzeugung, dass Verantwortungsbewusstsein bedeutet, keinerlei Spaß mehr haben zu dürfen. Oder dass es nur jungen Leuten vergönnt ist, voller Lebensfreude aufzuwachen. Wenn man älter ist, hat man sich gefälligst damit zu begnügen, realistisch zu sein. Again. Natürlich meine ich nicht, dass wir verantwortungslose Idioten sein oder ähnlich Bescheuertes tun sollten wie früher. Ich meine vielmehr, dass wir weiterhin unsere Träume ausleben können, völlig egal in welcher Lebensphase wir uns gerade befinden. Warum begnügen sich so viele mit Mittelmäßigkeit? Halten wir wirklich nichts anderes für machbar oder angemessen? Uns ist nur ein begrenzter Zeitraum in unseren Körpern gegeben. Warum feiern wir diese Reise nicht gebührend, statt als dösender Passagier in der zweiten Klasse bis zur Endstation mitzufahren? Wir dürfen immer noch träumen, und unsere Träume sind immer noch umsetzbar. Doch nach einer gewissen Lebensspanne müssen wir uns bewusst darum bemühen. Wir müssen bestimmte Urteile und all die Ängste, die aus früheren Erfahrungen resultieren, ausblenden. Wir müssen dem Draufgänger in uns wieder Raum geben. Wie auch immer der aussehen mag. Wir müssen uns auf das Positive konzentrieren, statt auf die lange Liste mit negativen Punkten, die wir angesammelt haben und die wir beibehalten, egal was uns widerfährt. Eine der besten Methoden dafür ist es, mit seinem inneren Kind in Verbindung zu treten. Mir ist klar, dass das furchtbar bekloppt klingt, doch lassen Sie sich kurz darauf ein. Obwohl Ihre Interessen heute vermutlich etwas anders geartet sind als in jungen Jahren, kann die Einstellung, mit der Sie damals das Leben angingen, ein Vorbild sein. Denken Sie zurück. Gab es je eine Zeit, in der Sie sich absolut wohlgefühlt haben? in der sie nur so aus Spaß Dinge geschaffen und getan haben, ohne dass die Resultate eine Rolle spielten, in der sie es kaum erwarten konnten, morgens aufzuwachen und loszulegen. Jede Zeit zählt. Die Kindheitsphase, in der sie mit einer Damenbinde überm Auge herumgelaufen sind und Pirat gespielt haben. Das letzte Schuljahr, in dem sie zum Klassenclown gewählt wurden, weil sie es dank ihres Charmes regelmäßig an den Schulsekretärinnen vorbeigeschafft und falsche Lautsprecherdurchsagen gemacht haben. Der Sommer, in dem sie gelernt haben, Gitarre zu spielen, ohne auf die Hände zu schauen. Wann haben sie ihr Leben am meisten genossen? Und was können sie aus diesen Erfahrungen lernen? Wenn solche Phasen nicht vorgekommen sind, bleiben sie trotzdem dran. Zu den aufregendsten und erfülltesten Abschnitten meines Lebens gehört die Zeit, in der ich Sängerin und Gitarristin der Band Crotch war. Die Begriffe Sängerin, Gitarristin und Band sind dabei allerdings im weiteren Sinne zu verstehen. Bei Crotch hatten wir nämlich keinen großen Bock drauf, unsere Instrumente zu lernen. Genauso wenig wie an Proben oder dem ganzen anderen versnobten Musikerkrempel. Wir hatten Wichtigeres zu tun. Wir mussten lauthals über unsere Band reden und unser Aussehen überprüfen, wenn wir mit den Gitarren auf dem Rücken an spiegelnden Glasscheiben vorbeiliefen. Mit elektrischen Gitarren. Ich hatte Crotch zusammen mit Paula gegründet, einer Arbeitskollegin, die ebenfalls noch nie im Leben eine Gitarre in der Hand gehabt hatte. Und die ihre feminine Seite genauso wenig auslebte wie ich. Paula und ich gehörten zu den jungen Damen, die sich mit der Wattzahl ihrer Stereoanlage brüsteten, mit ihrem festen Händedruck und der Fähigkeit, alle Anwesenden unter den Tisch zu drängen. Dieser Testosteronüberschuss ging auf eine traumatische Phase in meiner Highschool-Zeit zurück. Ich wartete damals vergeblich darauf, dass die Pubertät endlich einsetzte, obwohl ich einen Kopf größer war als alle anderen, einschließlich der Jungs. Keiner von denen kam je auf die Idee, mit mir auszugehen. Aber beim Basketball konnte ich sie zum Lachen bringen und in Grund und Boden spielen. Daher wurde ich lieber zu einem der Jungs, als mir über meine mangelnden, femininen Verführungskünste Gedanken zu machen. Paulas Probleme waren viel übler. In ihr loderte die Art von Wut, die bei hochintelligenten Frauen auftritt, die schon mit 13 den Körper eines Playboy-Häschens haben, aber damit gestraft sind, in den ländlich geprägten Südstaaten der USA aufwachsen zu müssen. Wenige Monate nach der Gründung der Band war ihre schwarze Lockenpracht einem knallroten, raspelkurzen Igelschnitt gewichen. Auf ihren Armen und ihrem Rücken prangten Flammen- und Drachentattoos. Wir beschlossen, dass sie, die hammerharte, Bass spielen sollte, während ich, der Aufmerksamkeitsjunkie, die Gitarre übernehmen würde. Als Schlagzeuger engagierten wir meinen gefügigen kleinen Bruder Steven. Nur bis wir einen anderen gefunden haben, versicherte ich ihm, als ich versuchte, das Kabel meiner Gitarre in die falsche Buchse des Verstärkers zu stecken. Steven spielt seit seinem 5. Lebensjahr Schlagzeug und ist der Typ kleiner Bruder, von dem jede herrische ältere Schwester nur träumen kann. Talentiert, super enthusiastisch und mit einer sehr hohen Schmerzschwelle. Das große Unglück von Crotch war, dass sich unter der Oberfläche unseres spöttischen Grinsens und Maulheldentums zwei eigentlich ganz nette Mädchen verbargen, die verzweifelt einen Freund suchten. Doch wir hatten Probleme, die wir unserer Meinung nach am besten lösen konnten, wenn wir betrunken waren. Oder auch mal nackt auf der Bühne standen. Verwirrt von unserem Mangel an Verehrern entschieden Paula und ich uns dafür, unserer Enttäuschung durch Songs Ausdruck zu verleihen. Sue Me Up, I've Had Enough zum Beispiel. Oder wildes Mikrofongeschreie, das eines Abends jemanden aus dem Publikum dazu animierte, mit einem Stuhl über dem Kopf auf die Bühne zu stürzen, um uns damit zu verprügeln. Trotz alledem hatten wir schon bald eine ordentliche Fangemeinde versammelt. Es dauerte kein Jahr, bis wir einen Film über die Plattenindustrie geschrieben und produziert hatten. Muss ich erwähnen, dass wir selbst mitspielten und Regie führten? Wir schrieben und produzierten ein Musikvideo, in dem wir ebenfalls die Stars waren. Das wurde sogar im Fernsehen ausgestrahlt.